Dem Arbeitslosen können wir keine Mehrdimensionalität zugestehen, da ihm die erste Dimension dessen, was zu einem Leben gehört, schon fehlt, die Arbeit. Jedes Hobby, das der Arbeitslose aufnimmt, wird sich automatisch an der allgemein angenommenen Sinnhaftigkeit einer Lohnarbeit messen müssen. Wer Arbeit hat, der darf seine Freizeit mit jedem möglichen Schmarren verbringen. Wer keine Arbeit hat, hat auch keine Freizeit. Ihm ist keine Erholungspraktik gegönnt, denn er tut ja nichts, wovon er sich erholen müsste. Das ist die ideologische Komponente. Sie wiegt genauso schwer wie der praktische Umstand, dass Hobbys Geld kosten. Mehr Geld, als man wahrhaben mag, wenn man Geld hat. Die Kleidung, die Fahrten, die Getränke, die Menschen mit ähnlichen Hobbys außer Haus zu sich nehmen, während sie sich über ihr Hobby unterhalten. Die Arbeitslosen sind folglich finanziell und ideologisch von der Sinnsuche außerhalb der Lohnarbeit ausgeschlossen. Von der Sinnsuche innerhalb der Lohnarbeit sowieso. Hinzu kommt eine psychologische Komponente, die sich gerade in der Corona-Krise gezeigt hat. Viele hatten sich ja am Anfang der Kontaktbeschränkungen vorgenommen, nun besonders viele Bücher zu lesen, eine neue Sprache zu lernen, jeden Tag joggen zu gehen. Wenige haben es dann auch tatsächlich getan. Denn wenn man nichts zu tun hat, dann tut man meistens auch nichts für sich selbst.